1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, und mit Musik heute unter anderem von der amerikanischen Instrumentalband Tortoise. Eine neue Rap-Platte aus England von Skepta, ebenfalls aus England. Der brandneue Hype aus London, der auf den Namen Coolie G hört. Und ansonsten möchte ich anmerken, gut, wir haben Sommerbeginn. Es wird, wo immer man Magazine im Fernsehen oder im Radio einschaltet, sehr viel über das Wetter gemeckert, gemotzt, gelitten, gelächelt. Ihr kennt diese Spielchen alle. Ich denke, wir sollten es einfach so zur Kenntnis nehmen, da durchgehen. Ich kenne Leute, die in diesen Minuten ihren 538. Geburtstag, zumindest bin ich genauso eingeladen worden, auf luftiger Dachterrasse verbringen. Selbstredend habe ich die Einladung zu diesem Geburtstag natürlich ausgeschlagen, denn das, was hier zu tun ist, ist mir natürlich viel, viel wichtiger. Wir starten hier mit Wiley und seiner Sommerzeit, Summertime, Wiley. Yo, for the 29th year in my life, it's summer again. Summer 2-8. Boy, yo, es boy. Woo. Summertime breeze, summertime breeze. Summertime's life, the weather's got me on a summertime vibe. Slight breeze, summer days, summer nights, and yep, life treating me right, I look left and right. Kens alive, couple honeys and they're looking alright. Fast approach them, let them know that it's nice to know them. And of course I got an internet modem. MySpace, Facebook, take a look, leave a comment on my page. Got new beats to show them. New life, new team, now I'm rolling. Crispy leaves in the park where I'm strolling. Ice cream van on a 12-hour shift. I bet you when he reaches home, it's paper that he's folding. And my flow's golden, so in demand, can't you see I was chosen? It's my time. Summertime ladies, baby father's gone AWOL. Might see baby mum roll with summertime babies. See my name in the summertime daily. I used to be on a summertime craze. Now I let my tune play until summertime hates me. Even then I know summertime rates me. Was a holiday, now summertime pays me. It's my time. Love life in the summertime, got dress sense in the summertime nose. I got a summertime pose, there he goes, new summertime clothes. Got the crowd going mad at the summertime shows. Girls checking out my new summertime flows. Some don't know what the summertime holds. Got two power bikes, I'm a summertime pro. I know, it's summertime fever. Me and Target are summertime beavers. Market day, the fruit on the tree. So ripe, sack one and she looks like the leader. Step back, took a look, trying to read her. And she also has got a summertime fever. Made a move, got through, she was looking too good. So good, that's why I couldn't leave her. In the summertime. 1 Live 4. Wir hören hier Musik von der Engländerin Ebony Bones. The Music kommt hier im Remix von The Craze. Aber auch wenn ich das Original gespielt hätte, wären wir qualitativ hier nicht sonderlich tief gefallen. Diese Ebony Bones schreibt Songs mit so einem gewissen Punk-Spirit, sehr tanzbar. Und in circa 3 Wochen erscheint, ich glaube, es ist ihr Debütalbum, Ebony Bones The Music. Davor, das würde ich jetzt einfach mal aus der Hüfte als meine persönliche Single der Woche bezeichnen, von der dreiköpfigen East London Band We Have Band. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, auch durch einige Remixe. Jetzt erscheint ihre neue Single You Came Out. Unheimlich fröhlich, wavig, so ein bisschen in der Perkussivität an die alten ESD gemahnend und zusätzlich mit einer Coverversion des West End Girls von den Pet Shop Boys. We Have Band haben wir eben gehört, You Came Out. Hier im Hintergrund, das ist das Duo Autocrats, das jetzt sein Album vorlegt, Animal. Tokyo. Okay, wir sind hier bei 1 Live 4 und haben gerade Autocrats gehört, also in deutscher Aussprache Autokratz. Animal heißt das Album der beiden Engländer, die hier wirklich ihr erstes Künstleralbum vorlegen, aber seit Jahren im Grunde vielerorts schon ein Begriff sind durch ihre zahllosen Remixe, die in den letzten Jahren ebenso zahlreiche oder zahllose Clubs, insbesondere zur sogenannten Peak Time, erschüttert haben dürften. Aber Elektro, und dafür standen diese Autocrats Remixe, ist nicht mehr ganz so heiß. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt eine ganze Latte oder Reihe von Alben in dieser Zeit, die da unterm Strich so ein bisschen lauwarm sind. Das gilt hier auch für dieses Animal-Album, von dem in einem Jahr, schätze ich, niemand mehr groß sprechen wird. Es hat aber Momente und ich hoffe, mit dem gerade gehörten Titel habe ich einen erwischt. Vielleicht werden einige von euch sich erinnern, vor 2-3 Jahren etwa, ich kann es nicht genau datieren, kam der amerikanische Rapper Nas mit einer bedenkenswerten Hymne, muss man direkt sagen. Hip-Hop is dead, also Hip-Hop ist tot. Das war sein Fazit, sein Resultat, als er sich die Dinge betrachtet hatte, und bezeichnenderweise staffierte er diesen Track aus mit einer Musik, die auf die alte Hippie-Band Iron Butterfly zurückging und deren Inner Gadda da wieder. Jetzt kommt Jay-Z und der macht es im Prinzip nicht ganz anders. Auch er stöhnt und ächzt sich da eine Melodie zusammen, die weit, weit Jahrzehnte zurückliegt. Na, na, na, hey, hey, kiss him goodbye. Im Original stammt dieser Titel, glaube ich, von einer Band namens Steam, wie der Dampf. Und Jay-Z geht es weniger um den Hip-Hop oder die Rap-Musik insgesamt, sondern um ein ganz bestimmtes Phänomen, das in den letzten 2 Jahren stark nach vorne gedrängt ist, das gleichwohl Rap-Musik verwässert. Denn was wäre Rap-Musik ohne klare Ansage, ohne Sprache? Und genau der ist, wenn man so will, ganz schön mitgespielt worden durch diese Autotune-Geschichte. Die meisten von euch werden das kennen. Das sind diese Angleichungen der Stimmen an, ich glaube, die dominierende Note oder die den dominierenden Akkord jeweils im Track, so dass da so eine flatternde Stimme entsteht, die man inhaltlich kaum noch verstehen kann. Death of Autotune, also Tod der Autotune-Geschichte, das ist der Titel von Jay-Z, der in weiteren Textfragmenten, soweit ich sie verstehe, auch zum Beispiel einfordert, weniger Melodie, weniger Schmalz und Süße, sondern wieder hin zur klaren Rap-Musik. Hier ist Jay-Z, und wenn man sich dann fragt, was sollen wir denn machen, was soll denn Neues kommen, dann denke ich, wir sind am besten beraten, wenn wir bei den Kindern nachschauen. Entsprechend werden wir nach dieser Jay-Z-Nummer erstmal ins Kinderzimmer gehen und da nach dem Rechten schauen. Jay-Z. La, da, da, da. Hey, goodbye. Hold up. Rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, begin. This is anti-auto-tune, death of the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. This is Sinatra at the opera, bring a blonde. Preferably with a fat ass who can sing a song. Wrong, this ain't politically correct. This might offend my political connects. My raps don't have melodies. This shit make niggas want go and commit felonies. Get your chain took in. I may do it myself, I'm so Brooklyn. I know we facing a recession, but the music y'all making gon' make it the Great Depression. Or your lack of aggression. Pull your skirt back down, throw a set, man. Nigga, this shit violent. This is death for auto-tune, moment of silence. La da da da. Hey, hey, hey. Hold up. Only rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, begin. Hold up. This ain't a number one record. This is practically assault with a deadly weapon. I made this just for flex and Mr. C, I want niggas to feel threatened. Stop your blood clot crying. The kid, the dog, everybody dying, no lying. You niggas' jeans too tight. Your color's too bright. Your voice too light. Too far, nigga. I might wear black for a year straight. I might bring back Versace shades. This ain't for Z100. Ye told me to kill y'all to keep it 100. This is for Hot 97. This shit for Clue, for Khaled, but we the best in. Nigga, this shit violent. This is death or auto-tune, moment of silence. La da da da. Hey, good. Hold up. Rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, begin. Hold up, this shit need a verse from Cheesy. Hey. I might send this to the mixtape, Weezy. Get somebody from BMF to talk on it. Get this to a blood, let a crip walk on it. Get these thou to style on this. I just don't need nobody to smile on this. Y'all niggas singing too much. Get back to rap, you T-painting too much. I'm a multi-millionaire, so how is it I'm still the hardest nigga here? I don't be in the project hallway, talking about how I be in the project all day. That sounds stupid to me. If you a gangster, this is how you prove it to me. Nigga, just get violent. This is death or auto-tune, moment of silence. La da da da. Hey, goodbye. 5, 4. So, ganz kurz, wir haben gerade einen Mann gehört, den ich schon in der letzten Woche gespielt habe und auch in den nächsten Wochen hier fest für mich vorgesehen habe. Er kommt aus England, heißt Bibio. Benannt, ich habe es schon mal gesagt, nach einer Fliege, mit der man den Forellen nachsteigt, also mittels der Fliegenfischerei, diese kleinen Dinger mit dem üblen, gefährlichen Haken beziehungsweise Widerhaken daran. Bibio, Ambivalence Avenue, das ist ein Album, wenn euch das in den nächsten Tagen irgendwo mal begegnen sollte, dann schenkt ihm bitte Gehör. Denn der gerade gehörte Titel gibt nur einen Überblick über etwa 3-4 Nummern des Albums. Der Rest ist lupenreiner, oldschooliger, wunderhübscher, herzzerbrechender Folk. Und dieser Bibio kann auch singen und in 1-2 Nummern erinnert er mich glatt an den ganz, ganz frühen Neil Young. Ich will im weiteren Verlauf der Show ein Beispiel zum gerade Gesagten hier noch aus diesem Album mal vorspielen. Wir machen weiter mit verrückten Beats. Beat Dimensions Volume 2, ein Sampler, aus dem wir hier Monopoly hören, mit dem Titel Distant Form. Wir sind hier bei 1Live4. Dieser Track hier groovt sich langsam seinem Ende entgegen. Er kommt aus Norwegen und stammt von dem, ich glaube, hinlänglich bekannten Duo Lindström and Prince Thomas. Die beiden haben ihr zweites gemeinsames Album schlicht Two betitelt. Und daraus hören wir hier den Titel Skull wie Pröwe. Na, alle Tracks bis auf einer, wenn ich das richtig gesehen habe, sind in norwegischer Sprache offensichtlich verfasst. Mich, ich will das ruhig auch klar sagen, enttäuscht dieses Album über weite Strecken. Dieser Titel hier hat ein melodisches Motiv, das, wie ich finde, interessant und spannend über eine Länge von immerhin mehr als 8 Minuten umspielt wird. An anderen Stellen bzw. in anderen Titeln wirken die beiden mir relativ ratlos. Also Cosmic Disco mit Krautanleihen, das mag alles stimmen und sicherlich auch Spuren von Italo Disco, aber es plätschert so vor sich hin und spannt sich nicht richtig, hat keine echte Dramatik. Ich bin etwas enttäuscht von diesem Album. Das Gegenteil müsste ich möglicherweise sagen zu dem, was wir davor gehört haben. Ein guter Freund hat mir das neue Album von Tordes zugeschickt, das wohl erst in dieser Woche in die Läden gehen wird. Ich habe es ohne jede Angaben, was Tracklisting oder Cover oder sowas betrifft. Ich habe wirklich nur die pure CD und will sogar nicht damit hinterm Berg halten, dass ich es als allerletztes bei der Vorbereitung zu dieser heutigen Show gehört habe, gegen 20 Uhr heute Abend. Das Album Beacons of Ancestorship, so heißt es, macht auf mit dem Titel, den ich eben auch gespielt habe. Ein 8-Minuten-Epos, das mich hier umgeblasen hat. Solche Synthesizer-Fluten auf einer Tordes-Platte hätte ich persönlich nicht erwartet. Die Band existiert ja nun schon seit weit in den 90er Jahren. Und wer vielleicht für sich das Gefühl hat, ach, die haben schon so viel gemacht, da hänge ich mich nicht mehr rein. Das ist eine Band, die sich immer wieder bewegt, die in der Lage ist, Überraschungen zu schaffen. Und dieser Track hier macht mich wirklich neugierig auf das restliche Material. Zu erinnern, Tordes waren am Anfang in dem Sinne keine Band, sondern eher ein Projekt und hätten wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Platte gemacht, wenn damals das übergroße Interesse aus Europa an dieser neuen Form von instrumentaler Musik, dieser Post-Rock-Musik, nicht so riesig gewesen wäre, sodass die Band aus dem Projekt heraus sich zu einer relativ stabilen Band entwickelt hat. Tordes. Schau mal auf die Uhr, wir haben noch 4 Minuten, wir machen weiter mit Music Cargo aus Düsseldorf, Hand in Hand, ihr Album. Ich gehe den Weg mit dir, dann die Infos, dann geht's hier weiter mit 1Live4. Beide für immer zusammen sind. Wir sehen uns. 1Live. Infos. Mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. Iranische Opposition will weiter protestieren. Linke will Banken verstaatlichen und das Wetter, es wird wärmer. Oppositionsführer Mousavi hat die Menschen im Iran zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. Die Iraner hätten das Recht, gegen Lügen und Fälschungen bei der Präsidentenwahl zu protestieren. Die iranischen Sicherheitskräfte kündigten an, hart gegen Demonstranten vorzugehen. Gestern waren bei Zusammenstößen mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere westliche Regierungen haben die iranische Führung kritisiert. Bundeskanzlerin Merkel forderte, dass die Stimmen der Präsidentenwahl neu ausgezählt werden. Die Linke hat ihr Programm für die Bundestagswahl im September beschlossen. Auf ihrem Parteitag in Berlin sprachen sich die Delegierten unter anderem dafür aus, wegen der Wirtschaftskrise 200 Milliarden Euro zu investieren. Dadurch sollen nach Vorstellung der Linken 2 Millionen Arbeitsplätze entstehen. Parteichef Biski lobte den Zusammenhalt auf dem Parteitag. Wir alle haben jetzt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dieses Land sozialer zu gestalten. Wir haben uns warm gelaufen, ab in den Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen. Das Wahlprogramm der Linken sieht außerdem vor, dass die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen wird. Und die Partei fordert, private Banken zu verstaatlichen. Grönland hat sich zu einem großen Teil von Dänemark losgelöst. Auf der Insel in der Arktis gab es dazu heute eine feierliche Zeremonie. Grönland darf jetzt unter anderem seine Rohstoffe und Bodenschätze selbst verwalten. Bis 2021 will die ehemalige Kolonie komplett unabhängig sein. Grönland hatte mit der dänischen Regierung einen Vertrag über mehr Eigenständigkeit ausgehandelt. An der spanischen Küste sind mindestens 75 Flüchtlinge mit Booten aus Afrika angekommen. 16 Menschen mussten von Rettungskräften an Land gebracht werden. Sie waren mit einem aufblasbaren Boot unterwegs. Die Besatzung eines Frachters hatte die Flüchtlinge entdeckt und den Seerettungsdienst informiert. Im vergangenen Jahr kamen fast 13.500 Flüchtlinge aus Afrika nach Spanien. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht hört es auf zu regnen bei 7 bis 10 Grad. Morgen ist es überwiegend trocken. Sonne und Wolken wechseln sich in NRW ab. Dazu in Oberhausen und Königswinter bis zu 18 Grad. Bad Oeynhausen kommt auf maximal 20. Ab Dienstag wird es dann immer wärmer und die Sonne zeigt sich auch ziemlich oft. Stauschau. Ihr habt inzwischen freie Fahrt. Eins live. Okay, der erste Track, mit dem ich hier weitermachen möchte, heißt Vancouver, aber klingen tut er wie Van Groover. Hier ist Martin Dykos.

1 Live 4. Wir haben hier ein Duo aus Düsseldorf, das musikalisch bisher eher getrennte Wege ging. Da ist einmal Matt Flores, der ganz früher beim Gush Collective war, Garage-Musik produzierte, seitdem immer so ein bisschen auf der hausigen, basshausigen Seite zu finden war. Und auf der anderen Seite haben wir Lee Bass, der sich schon seit Jahren um New Breaks, insbesondere aus England, kümmert, auch ein eigenes Label hat, Bastard. Diese beiden, Lee Bass und Matt Flores, nennen sich jetzt I Like. Und dieser Titel hier gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Er heißt Rough Jam. Im Übrigen veranstaltet insbesondere Lee Bass in Düsseldorf immer mal wieder seine London Bass Nächte. Und der nächste Termin findet im Düsseldorfer Club Raum 02 statt am 17. Juli. We'll be right back. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe eben einen Titel des Berliner Trios Moderat aus dessen gleichbetitelten Album Moderat gespielt, nämlich den Titel Rusty Nails, den es auch in einem Remix von dem Rumänen TRG gibt. Aber mir ist im Laufe der Zeit aufgefallen, dass dieser Garage Kick, den ich so liebe, im Original von Rusty Nails, also auf dem Originalalbum, noch viel, viel stärker zur Geltung kommt als im Remix. Hier im Hintergrund, das ist Le Loop mit dem Titel I Keep Secrets aus einer EP, wunderschön schwelgerische Hausmusik, die ich letztens hier schon gespielt habe, Significant Others EP mit verschiedenen Artists und hier mit einem Titel, der mich an diesen alten Klassiker von Josh Wink erinnert, Higher State of Consciousness, den ich bei anhaltend warmen sommerlichen Tagen ganz sicher in diesem Sommer auch nochmal herausziehen möchte. Ladies and Gentlemen, ich hatte zu Beginn der Show gesagt, es gibt einen neuen Hype aus England, der auf den Namen Coolie G hört. Es ist eine junge Frau, die kommt aus dem Londoner Stadtteil Brixton. Wenn sie die Rhythmen ihrer wenigen Tracks, die sie bisher gemacht hat, nach vorne zieht, dann herrscht der blanke Karneval, die pure Leichtigkeit. Man möchte tagelang eigentlich nur tanzen zu diesen vertrackten Rhythmen, die man vielleicht Afro, Calypso, Soccer-Styles so in dieser Richtung zuordnen könnte. Aber das ist nicht alles, was Coolie G leistet. Ihre Tracks, gebrochene House-Tracks, wenn man so will, Broken House-Tracks, haben unglaublich schöne, tiefe Bässe. Sie haben überhaupt eine soulige Tiefe. Und diese Coolie G ist entdeckt worden von keinem anderen als Code 9, der sie jetzt für sein Hyperdub-Label anvisiert hat. In dieser Woche erscheint Hyperdub Nummer 20, das ist dann die EP von Coolie G, aus der ich hier zunächst Musik spielen möchte, und zwar den Love Dub. Wir werden Coolie G aber in ihrer Eigenschaft als DJ in wenigen Minuten dann nochmal wiederhören, denn auch in dieser Mission liegt ihr, wenn nicht ganz so, zumindest halb England derzeit zu Füßen. Coolie G ist eigentlich Fußballerin. Sie hat als Semi-Professionelle ihr Geld mit Fußball verdient. Jetzt ändert sich das natürlich, wo sie musikalisch dermaßen Tritt fasst, dass alle hinter ihr her sind, und wie ich zuletzt gelesen habe, Coolie G ist im Moment überall. Hier ist der Love Dub Coolie G. Six and soul. Man already know about me, I'm the one man soldier. Six and soul. vegetables, samosa. Six and so. I'll run through the strip like the race was over. No long thing when the war gets colder. I jump in like 50 in Angola. You get me? It's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. Yeah, it's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. Anytime I spit a bar, I make the DJ wheel it. Now that I got a little limelight, man, wanna feel it. Better talk to the guy you thought you could jack me with. Anybody threaten my life, I'll beat it with the same hand that I Rolex sweep with. Six and so. See me in a white 350, man, wanna hate me. Six and so. I'm never on a hype, but I'll do a 30 for Jamie. Six and so. Turn man into a ghost like Patrick Swayze. I just wanna make more money, go crazy. But man wanna see me in the Old Bailey. You get me? It's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. Yeah, it's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. Too many MCs run around talking reckless. Bad thoughts in my head, now I can't sleep, I'm restless. Never see me roll in a 20-man gang of pretenders. Skepta, I'm on some one-man ventures. Them man, I got fake beef like wrestlers. Six and stones. Ever catch me off guard, you better do your squeezing. Six and stones. Die hard like a soldier, no sorry, no pleading. Six and stones. No waste man's gonna stop my crew from eating. In the morning, afternoon and evening, a rep boy better know till I stop breathing. You get me? It's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. Yeah, it's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. You get me? It's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. If I punch man in the face, I'll make your lip lean to the left like Sylvester Stallone. Yeah, it's all sticks and stones. You better bring some sticks and stones. You don't want me to start rinsing it like I just got let out the mental hole. Danger. Tell these babies there's no space in the manger. Skepta. Sticks and stones break bones, words can't do nothing. And stones. Microphone champion, Skepta. Six and stones. 2000 and everything. Six and stones. Straight, boy better know. All day long, till my heart stops beating. Go on then. Sexy girls all around, let's get together to the DJ sound. I love the girls in this crazy town, drinks and other things going down. Don't do drugs, drugs are bad. Has to talk from mums and dad, like they never done drugs before. I done a couple, now I'm on the floor. Somebody please, hospital. Where's my friends, I think I lost them all. I'm effed, I think I'm gonna leave. Don't drink and drive, speed kills. Just spent my last money on speed pills. Walked into the loo, saw three girls. I forgot my glasses, I can't read well. I'm messed, I think I'm gonna leave. I'm lean, I'm drunk. Please don't try to take me for no punk. If you try to take me for a punk, you will learn the meaning of. Come again. I'm lean, I'm drunk. Please don't try to take me for no punk. If you try to take me for a punk, you will learn the meaning of. Somebody get me a taxi. Taxi, taxi. Somebody get me a cab. Somebody get me a taxi. I wanna go home. I've got work in the morning. Sexy girls all around, let's get together to the DJ sound. I love the girls in this crazy town. Drinks and other things going down. They say age is nothing but a number, but I say that that's pretty dumb. Cause if age is nothing but a number, how come I couldn't get into the club? When I was 16, they showed no love. When I was 18, they still didn't like me. Now I'm 21, still show no love, unless I show them some ID. Now I'm in the club and the whole scene's lively, plus going home with the girls quite likely. And I don't give a toss about the VIP, cause the best party's going on inside me. Sound of the bassline so excite me, I get so hype, everybody wants to fight me. One last drink would go down nicely, then I'll leave if I can find my keys. I'm lean, I'm drunk. Please don't try to take me for no punk. If you try to take me for a punk, you will learn the meaning of. Come again. I'm lean, I'm drunk. Please don't try to take me for no punk. If you try to take me for a punk, you will learn the meaning of. Somebody get me a taxi. Somebody get me a cab. Somebody get me a taxi. I wanna go home. I got work in the morning. Sexy girls all around, let's get together to the DJ sound. I love the girls in this crazy town. Drinks and other things going down. Sexy girls all around, let's get together to the DJ sound. I love the girls in this crazy town. around. Drinks and other things going down. I'm lean, I'm drunk. Please don't try to take me for no punk. If you try to take me for a punk, you will learn the meaning of. Come again. I'm lean, I'm drunk. Please don't try to take me for no punk. If you try to take me for a punk, you will learn the meaning of. Somebody get me a taxi. Somebody get me a cab. Somebody get me a taxi. I wanna go home. I'm going to work in the morning. Yes, yes. This is DJ MA1. You're listening to DJ Cooley G live in the mix. Yo, what's good? This is Lightfinger, aka Fingerprint. And right now you're listening to Cooley G's new mix CD. Hot on the streets already. Big. For bookings, call 07-904-430-641. It's Marcus Nasty. Listen, yeah? And you know I know my stuff, innit? If you want to hear good mix, listen to Cooley G. We can fly. We can fly. fingerprint. Cool G. Fingerprint. Cool G. Fingerprint. Cool G. Fingerprint. Cool G. Fingerprint. Live hier, die Londoner DJ und Produzentin Coolie G, eben vorgestellt mit ihrem Love Dub, der diese Woche in Zusammenhang mit ihrem Hyperdub Vinyl auch hier in deutsche Läden kommen wird. Hier hören wir sie in The Mix. Auf Einladung des Fact Magazines hat sie diesen knapp über 70-minütigen Mix angestellt. Der Besuchern des Fact Magazins im Internet im Übrigen frei zugänglich ist. Wer da also sich mal hinbegeben möchte, greift nur zu. Niemand muss da aus meiner Sicht Schuldgefühle haben, dass wegen einer solchen Maßnahme die Popcom auch weiterhin ausfällt. Wir haben hier Tracks gehört, unter anderem von Leuten wie Fingerprint, von Coolie G selber. Im weiteren Verlauf greift sie auch mehrmals auf den französischen DJ Gregory zurück. Ein aus meiner Sicht unglaublich toller Mix, den sie hier anstellt. Möchte noch ein paar Minuten in England bleiben. Wir gehen rüber zum Bristol Bass von Joker und seinem Freund Ginz. Purple City ist eine Art fulminanter Grime-Funk, den die beiden jetzt soeben veröffentlicht haben. 1Live4, das Hamburger Dub-Reggae-Label Echo Beach, wird 15 Jahre alt. Der Mann, der dahinter steht, Nikolai, den ich schon lange kenne und auch wirklich von Herzen schätze, hat sich für die Zeit seines Lebens, glaube ich, zwei Dinge auf die Fahnen geschrieben. Dub-Musik und den FC St. Pauli. Jetzt zum 15-jährigen Jubiläum erscheint ein Doppelalbum, Doppel-CD der österreichischen Formation Dub-Kollektiv Double Standard. Zusammen mit den Stimmen von Lee Scratch Perry, der Dub-Legende, und Ari Up, der immer noch Sängerin oder wieder Sängerin der britischen Frauen-Punk-Band Slits. Beide sind hier ebenso dabei, wie hier im Hintergrund zu hören, die Stimme von Kurt Hauenstein, dessen Love Machine hier eine neue Version erfährt. Habe ich das Album genannt, Double Standard, und das Album als Doppel-CD jetzt soeben erschienen, Return from Planet Dub. Hier ist der Slaughter Mob mit dem Techno Skank. We'll be right back. 1 Live. 4. So, ich schau mal gerade. 1 Live 4, wir ziehen weiter hier. Nachdem ich eben etwas lebhaftere Beispiele in Sachen Dub und sogar auch Ska-Musik, der letzte Track war ja so ein Ska-Dub-Stepper, wenn man das überhaupt so sagen kann, gespielt habe, möchte ich hier ein bisschen mal eben den Wind aus den Segeln nehmen und komme mit einem Titel. Ganz zum Ende hin liegt er auf dem neuen Album von Terry Lynn, Kingston Logic 2.0. So heißt das Album, mit dem gewissermaßen unter dem Arm sie in Kürze auch auf dem Summer Jam Festival in Köln zu Gast sein wird. Eine Nummer, die der ein oder andere vielleicht schon mal in anderer Form gehört hat. Terry Lynn. Pleasant to this for brothers and sisters to live in unity and love. It's like a fresh assignment from thy head down to thy beard. By the rivers of Babylon, where we sat down, and when he remembers Zion, sit by the river, pray the Most High deliver us from the evil men. For our enemies are more than they were for us. Here we are again. Hypocritical mockers in feast, warmongers who know no peace. But who God bless, I say no man curse. Things could be better, but it's still not the worst. And that's my belief. For the wicked man carried us away captivity, required from us a song. Yeah. How can we sing King Alpha's song in a strange? This world is not my own. Yeah, we're just a passing through. Sing the song of freedom, sister. Yeah, we're just a passing through. Yeah, we're just a passing through. We need your love and your grace. Show us your face. We are your people, no matter the race. You are ordained, so show us the place. Your name we'll always embrace. This prayer to the Father I pray. This road is a mighty long way. You know our problems, our troubles today. Hear a prayer when we pray. By the rivers of Babylon, where we sat down, and there we were. On the Most High, watch your wicked tremble. He then no like his name. For the name of our Father is terrible among men. He then no like his name. God know we cry, attend to our prayer. The beasts of the streets and the devils conspire. The great songs of old is what they require. Take the bars asunder, lift us up higher. We must arise from the dust, from the mire. Lift our heads to the sky, make our backs from the wire. The Rasta man a chant and a bon bonfire. There is no place to retire. So let the words of our hearts and the meditation of our hearts be accepted. this world is not my own. Yeah, we just are passing through. Yeah, we just are passing through. Yeah, we just are passing through. Yeah, we just are passing through. Wir haben zunächst Terry Lynn gehört mit dem, man kann das ja ruhig sagen, Klassiker Rivers of Babylon, bei dem viele sicherlich zunächst die Gruppe Bonnie M. und ihren damaligen Produzenten Frank Farian assoziieren, durch die das Lied auch in der Tat ein Welthit geworden ist. Tatsächlich aber stammt es von den Melodians, deren Kopf und Sänger Brent Dover, der vor 3 Jahren gestorben ist. Aber irgendwie hat Terry Lynn es geschafft, seine Stimme posthum auf ihre Aufnahme zu bekommen. Danach dann eine Aufnahme, bei der man im übertragenen Sinn die Hand vor Augen nicht sehen kann, so nebelig ist nicht nur das Cover, sondern auch die Musik geraten vom King Midas Sound. Dahinter steckt The Bark alias Kevin Martin und sein zumeist stimmlich agierender Gehilfe Robin Robinson. Dub Heavy Hearts and Ghosts, so heißt die neue EP vom King Midas Sound, aus dem ich den iDub gespielt habe. Hier im Hintergrund, das ist Just One mit dem Titel Submersive und der kommt im Scuba-Remix. Scuba ist Paul Rose, den es mittlerweile von England nach Berlin verschlagen hat. Er ist Kopf des Hot Flush Dubstep-Labels und liefert hier einmal mehr eine Aufnahme ab, die immer mal wieder auch den geraden Beat sucht. Scuba ist einer der Leute, die schon sehr früh angefangen haben, Dubstep in eine Techno-artige Richtung zu drängen. Und eben jener Scuba gastiert am kommenden Samstag auf einer bemerkenswerten Partyreihe, die Untertauchen heißt und mit dem kommenden Samstag, 27. Juni, erstmals startet. Sie findet statt im Goethe-Bunker in Essen und Scuba alleine wird nicht kommen, sondern er bringt noch einen guten Freund aus Holland mit, nämlich 2562. Beginn im Goethe-Bunker, der sich mehr und mehr zur handfesten Party-Location in Essen mausert. Beginn ist 23 Uhr, der Eintritt liegt bei 10 Euro und damit sehr zivil.

Are they late? But for the sake of the sunny mountainside that sits across the water valley from the mountain in the shade, and the baby bathers between mountains, for the valley it sends out swimming. We're reeling, yes, we're spinning. Importantly, together, together, together. Whoa. But importantly, together, together, together. Things that aren't still sometimes appear to move. Live 4. Mir war danach einfach mal, vielleicht wenn ich das so sagen kann, ein Schlaflied ans andere zu hängen und hier selber einfach mal in die Rolle des absolut versonnenen Zuhörers zu schlüpfen. Die Reihe der Songs habe ich soeben beendet mit der amerikanischen Band Akron Family und ihrem Album Set 'Em Wild, Set 'Em Free, das für mich in diesen Wochen wirklich zu den aufregendsten und besten Alben gehört. Ist es doch ein Werk, das auch vor echten kakophonischen Orgien nicht zurückschreckt, was sehr straighten, gleichwohl perkussiv lastigen und vitalen Indie-Rock fabriziert, aber auch in so sentimentale Momente hineinfallen kann. Set 'Em Wild, Set 'Em Free, das Album der Akron Family. Davor habe ich gespielt Bibio, den ich jetzt in den vergangenen zwei Sendungen, wenn ich diese mit einschließe, eher mal von seiner abstrakt Hip-Hop ambitionierten Seite gespielt habe. Aber es ist dringend erforderlich, Bibio auch als den Folk-Musiker hier zu porträtieren, der auf seinem Album Ambivalence Avenue schließlich ist. Und wenn ich zu Beginn der Show schon mal hier den jungen Neil Young fallen ließ, so war es der Track, der mich so zumindest entfernt an die hohe junge Stimme des frühen Neil Young erinnert hat, Bibio. Davor habe ich eine Reihe, zwei Frauen gespielt. Da ist einmal die Julie Doiron aus den USA, die hat ein neues Album raus. I Can Wonder What You Did With Your Day heißt es. Und Julie Doiron ist eine Frau, die ihre Songs absolut nach ihren eigenen Gesetzen gestaltet. Da sind viele Brüche drin, sehr eigenwillige Melodien, die sie mit Stimme und Gitarre oft zusammenschnürt. Lovers of the World ist der Titel von Julie Doiron, den ich gespielt habe, die im Übrigen auch mit der Sub-Pop-Band Eric Strip eine Zeit lang verbandelt war, bevor sie jetzt seit geraumer Zeit, zumindest nach meiner Beobachtung, nur noch auf Solo-Alben setzt. Und davor habe ich eine Frau gespielt, die ebenfalls auf Single-Note-Gitarren so dahin surfte mit einem Song, der mich so ein bisschen an den alten Albatros von Fleetwood Mac erinnert hat. Das ist Tara Jane O'Neill, ebenfalls aus den USA. A Ways Away heißt ihr neues Album. Diese Tara Jane O'Neill kommt mir immer da unter, wo es spannend wird, wo Folkmusik sich so ein bisschen auch Elektronik und Noise nähert, ohne dass das gleich kaputt gespielt oder sonst wie zerstört wird, wo das Ganze ein sehr geheimnisvolles Antlitz bekommt. Da ist mir diese Tara Jane O'Neill zuletzt verschiedentlich begegnet. Rare Book Room Records, dieses neu gegründete Label in New York, mit dem sie auch verbandelt ist. Jetzt aber, wie gesagt, ihr neues Album A Ways Away. Und ich muss sogar noch einen Schritt zurückgehen hin zu Fink, den ich mit seiner aktuellen Auskopplung, dem Titelstück des Albums, nämlich Sword of Revolution, gespielt habe, im sogenannten Sideshow-Dub, wobei hinter dem Sideshow-Pseudonym meines Wissens Fink selber steckt. Das war dieser absolut trocken gegroovte Track, Sword of Revolution eben, von Fink. Okay. So viel mal zu diesen Tracks, die ich in einer Linie gespielt habe. Jetzt möchte ich hier direkt auch nochmal was ganz anderes ins Spiel bringen. Am Dienstag ist ein Mann im Alter von 85 Jahren gestorben, dessen Name durch viele, viele Gazetten ging. Charlie Mariano, der in Boston geboren wurde, dann aber in den späten 60er Jahren, muss es ungefähr gewesen, nach Deutschland kam, immer häufiger, bis er hier blieb. Sein Wohnsitz in den vielen, vielen letzten Jahren ist Köln gewesen. Charlie Mariano war ein Musiker, der sich um das Motto »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« Zeit seines Lebens nie gestört hat. Er war ein sehr neugieriger Mensch, der früh auch nach Indien gefahren ist, dort neue Erfahrungen machte. Ich selber, wenn ich das einfach mal bemerken darf, bin, als ich noch mich auf meiner musikalischen Strecke befand, durch ihn inspiriert worden, mich um dieses große indische Instrument zu kümmern, die Nagaswaram, eine ellenlange Flöte mit großer Öffnung, die mir ein Freund damals aus Indien dann auch mitbrachte. Die Nagaswaram hatte ich durch Charlie Mariano und sein brillantes Spiel auf diesem Instrument entdeckt. Und überhaupt habe ich ihn auch mehrfach live sehen können, damals, als ich noch ein Teenager war. Ich weiß gar nicht, wie das damals funktionierte. Internet gab es ja noch nicht. Wie hat man das eigentlich mitbekommen, dass eine Band irgendwo spielte, sagen wir mal 100, 200 Kilometer entfernt? Ich kann mich, wenn es um die frühen 70er Jahre geht, im Grunde nur an eine Musikzeitung erinnern, die es damals gab, die vom Format her und von der Machart ungefähr der heutigen Donnerstagsausgabe des Kicker entspricht. Und diese Musikzeitung hieß damals Riebes Fachblatt. Da waren dann die Tourneen all der Bands durch deutsche Jugendzentren und Clubs vermerkt und man war gut beraten, sich das frühzeitig zu notieren, um dann rechtzeitig, wir hatten ja alle noch kein Auto, ich will hier nicht nostalgisch werden, das ist ja im Prinzip auch wie heute, um dann rechtzeitig da in den entsprechenden Ort zu trampen. Daumen raus also. Und ich werde nie vergessen, wie ich Charlie Mariano mit einer Band gesehen habe, Stichwort Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, mit der sich ein Mann seiner Klasse eigentlich nicht eingeben musste. Es war die Münchner Hippie-Band Embryo, an der ihm wahrscheinlich aber deren Zusammenspiel, deren ganz besondere Art der Kommunikation fasziniert hat. 1973 erschien ein Album von Embryo, We Keep On, also wir halten durch, wir machen weiter, das durch Charlie Mariano einen wesentlichen Stempel bekommen hat. Wir werden das gleich hören. Im Übrigen ist der Titel 1973 bis heute gültig. Man muss sich das mal überlegen, dass der Kopf dieser Gruppe Embryo aus München, Christian Burchert, bis heute Kopf dieser Gruppe ist, die sich nie aufgelöst hat. Der Mann dürfte inzwischen über 60 Jahre alt sein und hat Jahr für Jahr seines Lebens nicht in irgendwelchen Feudalhotels geschlafen und gewohnt, sondern meistens im Bandbus, immer auf der Straße. Bis heute spielen Embryo. Ich höre immer mal wieder Leute, die mir erzählen, die waren da und da, die kamen gegen 11 Uhr an, völlig bekifft und so weiter. Aber sie haben dann letztendlich doch gespielt. Eine bemerkenswerte Lebensleistung von eben auch diesem Christian Burchert. So, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet. Der Track, den ich ausgesucht habe, Embryo featuring Charlie Mariano, entschuldigt bitte, heißt Ena Ena Abulele und ich finde ihn bis heute ausgesprochen spannend in seiner ganzen Herangehensweise. Yeah. ich stoppe mal eben die Platte 1 Live 4. Wir haben gerade Musik aus dem Jahr 1973 gehört. Die Münchner Gruppe Embryo, die bis heute existiert, mit dem am Dienstag 85-jährig verstorbenen Saxophonisten Charlie Mariano. Da passt es vielleicht, dass mir kurz vor Sendeschluss, will ich das ruhig noch unterbringen, mir ein Veranstaltungshinweis zugespielt wurde, den ich gerne weitergebe. Das Tatort Jazz Festival am kommenden Samstag ab 18 Uhr in der Freilichtbühne Wattenscheid mit der amerikanischen Sängerin Sydney Ellis, dem Eckhard Koltermann Quartett und dem Tatort Jazz Orchester. Wenn ich die heutige Sendung, Ladies and Gentlemen, gleich mit Jean-Michel aus Münster beenden werde, dann ist mir sehr wohl klar, dass wenn man durch die Straßen eben dieser Stadt oder anderer Städte geht, einem eine solche Musik, wie wir sie gleich von Jean-Michel hören werden, so eigentlich selten oder zumindest kaum begegnet. Ich hatte in den letzten Jahren immer mal das Vergnügen, und es war wirklich ein Vergnügen, Einladungen folgen zu können zu sogenannten oder in sogenannte Juries, wo dann die beste Band der Stadt gekürt wurde. Ich bin dem nachgegangen, wird ja gerade diskutiert, hier Nebentätigkeiten und so, ehrenamtlich, also ohne Geld oder so, sondern wirklich aus purer Neugier und weil man die ein oder anderen Leute auch kannte, die einen da angesprochen hatte. Und wisst ihr, was ich interessant finde, wenn man so mal durch die Städte geht und mal hört, welche Bands da dann auf der Bühne stehen, den unglaublich hohen Anteil von Metal-Bands. Also eine Spielart, die bei uns hier kaum vorkommt. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache einfach mal hier kurz vor Schluss, bringe hier mal die Kurve in Richtung Metal. Einmal habe ich hier so eine Dubstep-Metal-Geschichte aus England, die heißt Cloaks vs. Grain, das Album. Und wenn wir schon bei Jean-Michel in Münster gleich aufhören, dann will ich auch eine Münsteraner Metalcore-Band mal ins Spiel bringen, die interessant besetzt ist, nämlich mit Musikern aus Sibirien, also Russland, aus Chile, aus Irland und aus Deutschland. Da zumindest sind die ursprünglich alle hergekommen, bis sie sich in Münster zusammengefunden haben. Die Band heißt Disposed to Mirth. Ihr Album Menschen heißt, jetzt vor kurzem erschienen. Und auch diese Gruppe, der 27. Juni, also der kommende Samstag, ist ein sehr Party- und Festivalintensiver Tag. Auch diese Gruppe Disposed to Mirth wird man am Samstag dann hören können in der Münsteraner Sputnik-Halle. Dort gibt es in Abständen immer den sogenannten Sputtenmosch mit diversen Metal-Bands eben. Cloaks aus England, Disposed to Mirth aus Münster und dann Jean-Michel. Mein Name ist Klaus Vier. Vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute und ich freue mich natürlich, wenn wir uns am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Bis dahin, ciao. Versus Grain. For promotional use only. Please do not make copies. We'll be right back. Here is a demonstration of the circle machine. Now, the same effect, but at a higher pitch center, which doesn't incidentally change the speed. Here is a demonstration of the circle machine. The next illustration takes advantage of the fact the lights can be staggered in brightness